Ecstasy ist eine illegale synthetische Droge, die unter das Betäubungsmittelgesetz fällt. Ecstasy unterdrückt für 8 Stunden das Schlafbedürfnis und hilft, die monotone Techno-Musik